A6b. Das finde ich total nett, dass du dir die Zeit nimmst und mir das mit dem Arztbriefschreiben nochmal genau erklärst. Kein Problem, das mache ich doch gern. Dann wiederhole ich das selbst auch nochmal. Kann nie schaden. So, wo fangen wir denn am besten mal an? Weißt du denn noch, wieso ein Brief aufgebaut ist? Ich denke schon. Zuerst dieser Einleitungssatz mit den Patientendaten, Name, Geburtsdatum und so weiter. Und dann kommen Diagnose, Anamnese, Befunde. Und ganz am Ende dann die Epikrise und eine Therapievorschlag. Ein Therapievorschlag, aber eine Therapieempfehlung, was aber auf das Gleiche hinausläuft. Super, da hast du ja den Aufbau schon mal gut verstanden. Manche Ärzte oder Abteilungen tauschen auch schon mal Anamnese und Diagnose. Aber grundsätzlich kann man es so machen, wie du gesagt hast. Dann ist es noch wichtig, dass du dich so kurz und präzise ausdrückst wie möglich. Ein Arztbrief soll die wichtigsten Informationen vermitteln und nicht wie ein Roman geschrieben sein. Wichtig ist, wenn du von unserer Abteilung oder vom Krankenhaus schreibst, dass du in der Wir-Form schreibst, also nicht ich berichte über ihren Patienten XY, sondern wir berichten. Halt, nicht so schnell. Ich komme ja gar nicht mehr mit dem Schreiben nach. Oh, Entschuldigung, klar. Was möchtest du denn noch wissen? Ich habe schon mal gehört, dass der Brief in der Vergangenheitsform geschrieben werden soll. Stimmt das? Ja, das ist richtig. Wir als entlassene Ärztinnen schreiben ja, was mit dem Patienten gemacht wurde und nicht, was gemacht wird, jetzt oder in der Zukunft. Anders ist das natürlich beim Therapievorschlag. Da möchten wir ja dem Kollegen sagen, was in Zukunft zu tun ist. Da müsste man dann im Präsens schreiben. Was ich auch noch nicht so richtig verstanden habe, ist, was genau in die Anamnese kommt. Da muss in jedem Fall rein, welche Symptome zur Krankenhausaufnahme geführt haben. Je nach Fall vielleicht auch was zur Medikamenteneinnahme bei Aufnahme, Familien- oder Sozialanamnese. Denk auf jeden Fall daran, dass du auch da in der Vergangenheitsform schreibst. Mir raucht jetzt schon der Kopf. Könnten wir für heute aufhören? Natürlich. Wenn du magst, dann kannst du ja für morgen mal einen Arztbrief schreiben und ich schau dann drüber. Und schreib auf keinen Fall mehr als 3 Seiten. Eher weniger. Super, das ist nett von dir. Das mache ich mal. Vielen Dank, Silvia.